1. Das Volk beklagt sich laut stark bei Jahwe über sein Notlidge. Als Jahwe dies hört, entbrannte sein Zorn. Daraufhin brach ein von im Gesandtes Führer im Lager aus und wurzelt einen Teil davon. 2. Daraufhin rief das Volk Mose um Hilfen, Mose betet zu Jahwe, und das Führer begann zu erloschen. 3. Aus diesem Grund erhielt der Ort den Namen Tabera, weil dort das Führer Jahwes unter ihnen ausgebrochen war. 4. Die Fremden, die sich unter den Israeliten befanden, entwickelten ein starkes Verlangen nach Fleisch. Daraufhin begannen auch die Israeliten erneut zu klagen und fragten, wer wird uns nun Fleisch zu essen geben? 5. Wirinnen uns an die Fieschje, die wir in Ägypten kostenlos essen, so ihnen die Gurken, Melanen, den Lorch, die Zwiebeln und den Knoblauch. 6. Doch jetzt sind wir entkraftet, denn es ist nichts anders verfügbar, wir sehen nichts außer dem Manna. 7. Das Manna selbst glich Koriandersamen und hat das Aushen von Belium Haas. 8. Die Menschen Jinjen her, sammelten es ein, molten es in Handmühlen oder zerstiessen es im Morser. Anschließend kochten sie es in Topfen und bereiteten daraus Fladen, die Weihulkerchen schmeckten. 9. Wenn nachts Tau auf das Lager fiel, erschien gleichzeitig auch das Manna. 10. Als Mose hort, why das Volk, jed Familie vor ihrem Zelt, klagte, entbrannte Jahwes Zorn heftig. Auch Mose war zutiefst unzufrieden mit dieser Situation. 11. Daraufhin sprach Mose zu Jahwe, warum lasst du es deinem Diener so schlecht ergehen, und warum bin ich in deinen Augen bedeutungslos geworden, dass du mir die gesamte Verantwortung für die Führung dieses Volks auferlegst? 12. Habe ich etwa dieses ganze Volk empfangen oder geboren, dass du mir nun befiehlst, Trägesen deinem Hasen, why ein Ami ein Kleinkind tragt, in das Land, das du ihren Vorfahren zugeschworen hast. 13. Woher soll ich Fleisch nehmen, es diesem ganzen Volk zu geben? Sie klagen mir vor und fordern, schaff uns Fleisch zu essen. 14. Ich kann die Last, die mir mit diesem ganzen Volk auferlegt ist, nicht all ein Trägen, sie ist zu schwer für mich. 15. Wenn du mir dies anten willst, dann tot mich lieber sofort, wenn ich in deinen Augen nade find, damit ich dieses Lied nicht länger ertragen muss. 16. Daraufhin befahl Jahwe Mose, versammle mir 70 Männer aus den ältesten Israels, von denen du weißt, dass sie Führer und Verwalter des Volks sind. Bring sie mit zum Zelt der Begegnung, damit sie sich dort neben dir aufstellen. 17. Ich werde dann herabsteigen, dort mit dir zu reden. Dabei wird ich etwas von dem Geist, der auf dir ruht, nehmen und auf sie legen. So sollen sie dir helfen, die Laster Führung dieses Volks zu tragen, damit du sie nicht all ein tragen musst. 18. Zum Volk aber sollst du sprechen, reinigt euch für morgen, denn werdet Fleisch zu essen bekommen. Er hat Lord vor Jahwe geklart und gesagt, wer gibt uns nun Fleisch zu essen? In Ägypten ging es uns doch besser. Die Schalb wird Jahwe euch nun Fleisch geben, damit es essen konnt. 19. Sollt es nicht nur einen, zwei, fünf, zehn oder zwanzig Tage lang essen, 20. Sondern einen ganzen Monat lang, bis es euch zum Ekelwerd und es nicht mehr ertragen konnt. Denn hat Jahwe, der unter euch wild, verachtet und vor ihm geklart, indem sagtet, wozu sind wir überhaupt aus Ägypten ausgezogen. 21. Da entgegnet Mose, das Volk, unter dem ich mich befind, zahlt 600.000 Männer zu Fass, und du verheißt, ich will ihnen Fleisch schaffen, damit sie einen ganzen Monat lang zu essen haben. 22. Können denn so viel Schaf und Rinder für sie geschlachtet werden, das ist ausreicht, oder sollen Alfische des Meers für sie zusammengebracht werden, bis es für sie genet. 23. Jahwe aber sprach zu Mose, ist denn Jahwe's Markt begrennt? Nun wirst du erfahren, ob sich mein Wort für dich bewahrheitet oder nicht. 24. Daraufhin ging Mose hinaus und berichtet dem Volk die Wort Jahwe's. Anschließend rief Siebzig Männer von den Ältesten des Volkes zusammen und ließ sie sich rings. Am das Zelt aufstellen. 25. Die Stieg Jahwe in der Wolk herabund redet mit Mose. Er nahm etwas von dem Geist, der auf Mose war, und legte ihn auf die Siebzig Ältesten. Als der Geist sich auf sie niederließ, gerieten sie in prophetisch Ekstase, taten dies jedoch später nicht mehr. 26. Zwei Männer namens Eld und Medad waren jedoch im Lager zurück geblieben. Auch auf sie legte sich der Geist, den sie gehorten zu den Verzeichneten, hatten sich aber nicht zum Zelt begeben. So gerieten auch sie im Lager in prophetisch Ekstase. 27. Daraufhin lief ein junger Mann zu Mose und berichtet ihm, Eld und Medad sind im Lager in prophetisch Ekstase gerieten. 28. Die antwortet Jahwe, der Sohn Nuns, der von seiner Jugenden Moses Gehilf Gusen war, und sprach, mein Herr, holte sie devon ab. 29. Mose aber erwidet ihm, eiferst du dich für mich? Ich wünschte, das Gans Volk Jahwe's Bestand aus Propheten und Jahwe Word seinen Geist über sie kommen lassen. 30. Hierauf zogen sich Mose und die Ältesten der Israeliten ins Lager zurück. 31. Daraufhin erhob sich ein von Jahwe gesandter Wind, der Wachtun von mir herüberweht. Dies floh gen rings im das Lager, ein Tageris wheat in Jed Richtung, in einer Ho von etwa Sway Ellen über dem Boden. 32. Das Volk machte sich den ganzen Tag, die ganz nackten den gesamten folgenden Tag und die arbeiten sammelte Wachtun ein. Selbst wer am wenigsten sammelte, erhielt sein Choma und sie breiteten die Wachtun weith in rings im das Lager aus 33. Noch warend sie das Fleisch assen und es noch nicht aufgebrocht war, entbrannte der Zorn Jahwe's über das Volk, und Jahwe schlug das Volk mit einer sehr schweren Plage. 34. Daher erhielt Gina ort den Namen Kibrit Hatawa, weil man dort die Menschen begrub, die ihren gelusten Narch gegeben hatten. 35. Von Kibrit Hatawa zog das Volk weiter nach Hazroth und blieb dort.